Die Seminare, Leseveranstaltungen und Vorträge über die Neujahrsansprache von Kim Jong-un fanden vom 5. bis zum 13. Januar in Russland, der Schweiz und Mexiko statt. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten verschiedener Einheiten, wie der Zweigstelle der Primorsk-Region, der Altrussischen Gesellschaft der Kriegsveteranen, Kämpferische Kameradschaft in Russland, der Schweizerischen Soziologie-Studentengruppe, der Sozialistischen Volkspartei Mexikos, des mexikanischen Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentenkomitees, der mexikanischen Freundschaftsgesellschaft zum Gedenken an Kim Il-sung und Kim Jong-il und der mexikanisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und die Massen in diesen Ländern. Zur Unterstützung der Neujahrsansprache von Kim Jong-un nahmen der Generalsekretär des Zentralen Leitungsrates der Partei der Avantgardisten Indonesiens und der Direktor der indonesischen Firma Millennia Armada Express am 3. und 6. Januar jeweils seine Stellung.